Das Muttermal von Friedrich von Schiller. Mann, sieh, Schätzchen, wie der Bub mir gleicht, selbst meine Narbe von den Pocken. Frau, mein Engel, das begreif ich leicht, bin auch'nmal recht an dir erschrocken.